Aus Anlass des 70. Gründungstages des Staatlichen Symphonieorchesters gab es am 8. August im Theater Moranbong in Pyongyang ein Gedenkkonzert. Es schauten sich an der Kulturminister Park Chun-nam, Funktionäre, Kulturschaffende und Künstler des Bereiches Literatur und Kunst sowie Werktätige der Stadt Pyongyang. Auf die Bühne des Konzerts, das mit dem Spiel des unvergänglichen revolutionären Lobgesangs das Lied auf General Kim Il-sung begann, wurden verschiedene Repertoires, darunter das Orchesterstück Der Feldherr reitet auf dem Schimmel und das Medley von Orchesterstücken Ihm vertrauen wir das Schicksal und die Zukunft angebracht.